WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist der René, 55. Hallo René. Ja, hallo. Ja. Domian, schönen guten Abend. Etwas gewöhnungsbedürftig, wenn man dich jetzt auf dem Bildschirm sieht und die Sprache kommt so ein bisschen zeitversetzt rüber. Deswegen solltest du nicht auf den Bildschirm gucken. Nee, mach ich auch nicht. Irritiert das völlig. So, über was reden wir, René? Ja, wir reden über die etwas schwierige Situation, die ich habe. Ich lebe seit knapp 7 Jahren in einer erotischen Beziehung zu einem Junkie. Aha. Eine erotische Beziehung zu einem Junkie. Genau. Das ich heißt, jetzt betont nicht Liebesbeziehung, weil die Liebe liegt wohl eher auf meiner Seite als auf seiner. Ach so, aber Liebe ist im Spiel, aber nur einseitig. Meinerseits ist die im Spiel, leider sehr einseitig. Es handelt sich um einen Mann. Um einen Mann, ja. Der ist jetzt 25. Ja. Er ist... Hast du ihn aber jung kennengelernt, ne? Ja, ich habe den mit knapp 18, 19 sowas kennengelernt. Ja. Ist das jetzt im Moment in all den Jahren reine erotisch-sexuelle Beziehung? Ja, ja, also nicht nur. Also ich habe ihn also sehr begleitet in einer Zeit, in der er immer wieder inhaftiert war durch Beschaffungskriminalität. Mhm. Ich habe versucht, ihm zu helfen, sofern es darum ging, Kontakte nach außen von der JVA her zu schalten, was man so tut, was ihm irgendwie hätte helfen können. Wodurch er natürlich auch in ein Abhängigkeitsverhältnis zu dir geraten ist. Ja, aber auch umgekehrt. Aha. Ich habe mich also irgendwie nicht dazu hingekriegt, dass ich einen Abstand bewahrt habe, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich lebe jetzt noch ein bisschen mein Leben. Ich bin ihm also immer sehr nahe gewesen und habe versucht, Probleme zu beseitigen. Ich habe im Nachhinein dann immer mal so einen Schuh gekriegt, also wie das also in diesem Jahr des Öfteren passiert ist. Ihr habt aber Sex miteinander, ab und zu? Ab und zu, ja, ja, aber ist mittlerweile nicht mehr so im Mittelpunkt. Ist er denn auch bi oder bisexuell oder schwul? Also wie er mir selber mal sagt, die kennt ja eigentlich nur die schwule Seite. Ah ja. Und das merkt man also auch aus seinem Verhalten heraus. Ja. Und du bist... Ich kenne beide Seiten, aber ich lebe eigentlich seit 15, 20 Jahren die schwule Seite. Mhm. Bist du auch noch zusätzlich in einer Beziehung? Nein, nein, also ich bin dann nicht zweigleisig, entweder so oder so. Mhm. Was ist jetzt genau das Problem, weswegen du angerufen hast? Das Problem ist, in diesem Jahr ist es sehr eskaliert. Seine Aggressivität, sein Drogenkonsum sind also nach und nach immer höher geworden. Er ist in diesem Jahr allein 3-mal inhaftiert gewesen. Mhm. Ist jetzt seit einigen Wochen wieder mal auf freiem Fuß. Und ich habe also jetzt mitgekriegt, dass er sich prostituiert zunehmend. Mhm. Und die aktuelle Situation ist die, dass er mich also vor wenigen Tagen auf der Straße, also mit den Worten, geh weiter, mach, dass du wegkommst, Beisein eines älteren Mannes, wesentlich älter als ich bin, abgebürstet hat. Und das fand ich sehr verletzend. Während dieser 7 Jahre oder in diesen 7 Jahren, wie lange war er da im Knast ungefähr? Ja, das ist schwierig zu sagen. Also da waren einmal ein Jahr war dazwischen, dann mal ein halbes Jahr, mal 3 Monate. Ich habe ihn dann besucht, ich habe ihn dann geschrieben. Der Briefwechsel, der war also relativ intensiv und er hat alles Mögliche in Aussicht gestellt, in puncto Therapie machen und. Ich bin immer wieder darauf angesprungen, aber wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, auch durch sein Umfeld und die Leute, die er kannte, die ich kennengelernt habe, hat es wohl nur den Zweck, mich da so ein bisschen bei Laune zu halten. Mhm. So, und die Lügen, die immer wieder rauskamen, die immer stärker wurden, immer deutlicher wurden, er nimmt also verschiedene Drogen mittlerweile, die Aggressivität nimmt zu. Mhm. auch mir gegenüber, nicht körperlich, aber verbal, macht mir Sorgen. Der sagt gerade in mir, ich glaube, der gesunde Menschenverstand, was willst du noch mit dem? Weißt du, das große Problem, Domian, ist ganz einfach. Ich kann einen Menschen, dem ich so viele Jahre so nah war, nicht einfach loslassen. Ich kann nicht loslassen, ist mein Problem. Ja, wobei, das ist ja gar nicht so schnell und so einfach. Das zeichnet sich ja jetzt, die Problematik zeichnet sich ja schon seit geraumer Zeit, wie du es gerade geschildert hast, ab, ja. Wie schwierig es ist und wie sperrig die ganze Geschichte ist. Und dann passiert sowas wie auf der Straße, was du gerade gesagt hast. Ja. Nochmal ganz kurz, nochmal ganz zurückgeschraubt, damals, als ihr euch kennengelernt habt, wie und wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Er geht also hier durch die Fußgängerzone, er sammelte Geld. Zum damaligen Zeitpunkt hat er versucht, seinen Konsum durch Spenden auf der Straße zusammenzukriegen. So, wir sind uns natürlich hier öfters begegnet und irgendwo habe ich natürlich auch die Begegnung immer wieder gesucht. Man kam ins Gespräch und dann irgendwann hat er mir mal von seinem Problem erzählt und ich war irgendwann nicht mehr in der Lage, ihn da allein zu lassen. Und als ich also hörte, er hat also offenbar kein Umfeld mehr seitens der Familie, ja, ich bin immer näher dran und habe versucht, an seiner Seite zu sein, was er also auch wollte. Okay, du hast es 7 Jahre versucht, du hast es 7 Jahre nicht geschafft. Ein Antrieb war sicherlich auch, dass du auf ihn scharf warst. Vielleicht ist es ein hübscher, attraktiver Kerl. Vor allen Dingen, er hatte in mir so ein Gefühl von, du musst dich kümmern, du musst dich darum kümmern, die kannst du nicht raus von alleine. Okay, das ist ja auch ehrenwert, obwohl das ja nicht uneigennützig war, dieses Empfinden bei dir. Nee, natürlich nicht. Wenn man jemanden gern hat und liebt im Laufe der Jahre, ist das so. Ne? Gut. Es ist ja auch egal, was für Hauptmotivationen da waren. Und wenn du ihn hübsch gefunden hast und ihn attraktiv fandst, ist dagegen auch gar nichts einzuwenden. Aber nach 7 Jahren verlorenem Kampf, finde ich, solltest du gehen. Es ist auch eine Frage deiner Würde. Wenn der Bursche sich trotz offensichtlich guter oder großer Hilfestellung deinerseits hat nicht helfen lassen, aus seinem Sumpf herauszukommen, dann geht es eben nicht. Dann kannst du ihm nicht helfen. Und dann musst du ihn laufen lassen, wo immer er auch hinläuft, auch wenn es schlimm wird für ihn. Er hat wahrscheinlich auch nie irgendwas gelernt. Oder? Nein, er macht offenbar auch keine Unterschiede. Also so wie ich jetzt gehört habe, hat er nur ein Ziel. Er muss seinen Tagesbedarf decken, er gerade durchwehen, durch wessen Hilfe. Ja, ist das schrecklich. Außerdem, wenn du mit ihm auch noch Sex hattest, hast du nicht Angst gehabt, dich zu infizieren? Nö, wir hatten also da geschützte Praktiken und von daher, es wurde ja auch immer weniger. Du sagst Junkie, das heißt, wir reden über Heroin. Auch. Was noch? Er nahm immer in letzter Zeit ein Gemisch Koks, Heroin. Hm. Gut. 7 Jahre, so jung. Kein Bein im, sag ich mal, fundierten Leben. Keine Ausbildung, keine Schulabschluss, gar nichts. Nix. Also ich habe mit ihm noch vor wenigen Monaten, muss ich ihn ins Krankenhaus verbringen mit einer Überdosis. Lass es sein, René, lass es sein. So bitter es ist. Du wirst ihn nicht in sein Glück tragen können. Du hast ihm aber Domian, bitte eine Frage, eine Antwort auf eine Frage. Was mache ich, wenn ich eines Tages höre, er hat sich irgendwo einen Schuss gesetzt und ich war nicht da? Dann hättest du es auch nicht verhindern können. Dann hätte er es vielleicht einen anderen Tag gemacht oder das nächste Jahr. Das ist genau das gleiche Problem wie mit Alkoholikern, was du gerade schilderst. Ich finde es nur so bitter. Ich hatte immer so viel Zugang zu ihm. Ich stelle mir die Frage, warum geht er plötzlich auf diese aggressive Distanz bei seinem eines Menschen, der mich gar nicht kennt. Ich gehe davon aus, wie du das jetzt schilderst, dass du ihm viele Angebote gemacht hast. Ja. Und ihm auch Wege aufgezeigt hast. Hast du ihn finanziell? Hast du ihn auch finanziell unterstützt, bestimmt? Konnte ich aus meiner Lage heraus leider nicht. Okay. Nicht ausreichend. Das hat ihn letztendlich dazu getrieben, sich in Kreise zu begeben, die da anders finanziell strukturiert sind. Das heißt, dass er sich prostituiert, im Klartext? Richtig. Ja, gut. Aber das bist auch nicht du schuld. Nein. Das bist nicht du schuld. Guck mal, ich muss, wenn ich durch die Straße gehe und ich sehe da mit irgendwelchen einschlägigen Leuten, losziehen, sich das mit ansehen. Das ist jeden Tag ein Faustschlag. Ja, das glaube ich. Aber so ist es. So ist es im Moment. Was willst du denn noch tun, wenn er dich schon so abweist, wie du es gerade beschrieben hast? Ja, das ist die Frage, die mich umtreibt. Gar nichts. Du, so bitter es ist, mach gar nichts mehr. Also zurückziehen? Ja, völlig. Aus dem Weg gehen? Völlig. Ganz und gar. Ich vermute mal, was der über dich denkt, dass der vielleicht in einer extremen Not sowieso von alleine zu dir käme. Dann solltest du ihn natürlich nicht abweisen, wenn es etwas ganz Extremes ist. Aber ich würde mich an deiner Stelle jetzt ganz klar und ganz eindeutig zurückziehen. Kein Kontakt mehr, die Straßenseite wechseln. Das war in der Vergangenheit immer so gewesen, wenn andere also die Türe nicht mehr aufmachten, sei es in der Weihnachtszeit, steht jetzt wieder an, dann fand er den Weg zu mir. Ja gut, aber da muss man dann auch irgendwann den Riegel vorschieben, wenn es nur immer wieder so ist, dass du so ein Lückenbüßer bist und ihm mal wieder ein bisschen aus der Patsche helfen kannst. Ja. Nein, da muss man radikal sein. Da muss man radikal sein. Du sagst also auch in dem Moment dann sagen, nee, heute nicht Tür zu. So genau, ja. Auch wenn es dir schwerfällt. Wenn du ihn sehr gerne hast, aber das geht nicht. Der zieht dich mit runter, macht dich auch kaputt. Solche Menschen machen einen immer mit kaputt. Naja, ich weiß. Also im letzten Jahr habe ich also sehr viel Federn gelassen, auch gesundheitlicherseits. Und ich merke also, wie mir immer wieder der Tag schwerfällt, indem ich die Gedanken drehen sich im Kreise. Wo ist er jetzt? Kannst du ihm helfen? Kannst du ihm nicht helfen? Das macht fertig, ne? Das glaube ich. Ich kann dir nicht mehr sagen, René, als diese ganz klare Meinung, die ich dazu habe. Ja, ich danke dir sehr dafür. Ich wünsche dir alles Gute. Okay, vielen Dank. Tschüss, ne? Tschüss, René. Ciao, ciao. Ciao. Hier ist Tina. Tina ist 36. Hallo, Tina. Hallo, Domian. Hallo, Hörst du mich gerade? Ich höre dich perfekt. Also, bei mir geht es darum, ich habe eine sehr seltene Stoffwechselkrankheit, nennt sich Glykogenose, und ich weiß das leider erst seit 3 Jahren. Beschreibst du dir mal, wie diese Krankheit sich bemerkbar macht, welche Symptome du hast? Ja, es bricht in der Pubertät aus. Entschuldigung, ich bin super nervös, habe ich auch Probleme mit der Luft, deswegen ist es etwas schwierig. Ja. Bricht in der Pubertät aus und die Muskulatur kriegt halt nicht genug Energie zur Verfügung gestellt durch den Enzymdefekt, Gendefekt. Die Muskulatur, also die gesamte Muskulatur am Körper? Genau. Ja. Und das wiederum hat zur Folge, dass man sich nicht bewegen kann, richtig, oder? Ja, genau. Man kriegt bei Überlastung Krämpfe und Schmerzen. Und wenn man sich überlastet, baut sich die Muskulatur halt ab. Und Das fängt in der Pubertät an. Nun bist du schon 36 Jahre alt. Ja. Wie ist die Krankheit denn bis heute fortgeschritten? Wie geht es dir zurzeit? Ja, also ich habe es halt vor 3 Jahren erfahren, habe 20 Jahre Suche hinter mir. Man konnte es vorher nicht diagnostizieren? Nein, leider nicht. Ist das so eine seltene Erkrankung? Ja, wir sind 35 Leute in der Selbsthilfegruppe. Es verläuft auch sehr unterschiedlich. Und bei mir hat es halt in den 20 Jahren auch immer wieder Probleme gegeben. Ich konnte nicht kauen, nicht schlucken, so wie zum Beispiel Spargel oder alles, was so schwer runtergeht. Luft holen war oft schwer, daher jetzt auch öfters nachts auch vor allem diese Atemprobleme. Bis ich dann wirklich durch die ganzen Krankenhäuser gegangen bin, Rheumatologie, Neurologie, und da kriegt man ja extrem viele schreckliche Untersuchungen von Lumbalpunktion, kennst du bestimmt auch. Eine was? Lumbalpunktion, nee. Da wird dann so Nervenwasser oder Hirnwasser aus dem Rücken gezogen. So fiese Untersuchung mit Strom und warum das mit den Muskeln so sein könnte halt. So, und nach all dieser ganzen Tortur ist dann irgendein schlauer Mensch auf die Idee gekommen, das könnte vielleicht diese Erkrankung sein? Ja, erstmal hieß es ja immer psychisch. Absolut psychisch. Also x-mal Psychiatrie, bis ich irgendwann dachte, ich glaube das selber, dass es psychisch ist. Und irgendwann dachte ich mir, ich mache noch eine letzte Chance, ich gehe nochmal in die Uniklinik, weil ich dachte, ich kann halt so auf Dauer nicht leben. Meine Eltern waren auch verzweifelt, ich dachte, es muss irgendwas passieren. Und welche Uniklinik hat das dann rausgefunden? In Düsseldorf. In Düsseldorf, ja. Und da war dann aber auch noch der Chefarzt, der mich beschimpft hat und gesagt hat, ich würde mich nur anstellen, ich sollte mehr Sport machen. Daraufhin, also der hat erstmal haben die es nicht gefunden. daraufhin bin ich wieder in die Psychiatrie gegangen. Mhm. Und ich habe dann auch über Engel und weiß der Himmel alles ausprobiert, von wegen, lass die mich nicht vergessen und so Geschichten. Und tatsächlich rief mich der Stationsarzt nach 3 Monaten nochmal an und sagte, ja, es ist selten, dass eine Akte hier so lange liegt, aber sie hätten noch eine Idee. Mhm. Und dann ist es rausgekommen. Ja, dann habe ich eine... Das ist rausgekommen. Es hat das einen positiven Effekt für dich gehabt? Absolut, ja. Inwiefern? Also ist es eigentlich einfacher, finde ich, mit der Diagnose zu leben als ohne. Vor allen Dingen, wenn man eingeredet bekommt, das ist psychisch und es ist eine wirklich klare körperliche Angelegenheit. Ja, absolut. Kann man denn gegen diese Erkrankung etwas tun? Im Moment nicht wirklich. Man kann halt nur lindern und helfen. Das Problem an der Sache war auch, dass man halt noch einen Gendefekt im Blut machen musste. Mhm. Daraufhin kam dann noch ein zweiter Gendefekt dazu, der ausgesessen ist irgendwie, der aber unerforscht ist. Und bei der normalen Diagnose, sag ich mal, da hat man jetzt nicht fortschreitende Dinge, sondern halt Muskelkrämpfe und Schmerzen und so. Mhm. Aber bei mir ist es halt unerforscht, dass es halt noch ganz viele fortschreitende Sachen macht. Wie kann ich mich dir vorstellen im Moment, wenn du mir gegenüberstehen würdest? Sehe ich dir das an, dass du diese Erkrankung hast? Nee, genau, das ist das Problem. Also ich sehe in Anführungsstrichen immer gut aus, fit aus, bin auch nicht abgemagert oder so, eigentlich auch meistens gut drauf. Du hast mir gerade irgendwie so beiläufig gesagt, du hast Probleme nachts beim Atmen. Ja, es sind halt viele Dinge. Ich konnte auch eine Zeit lang gar nicht mehr laufen. Ich habe jetzt nach langem Gott sei Dank ein E-Rolli gekriegt, der wirklich mir super hilft. Ich bin mir da frei. Achso, ja, immerhin bist du dann mit einem elektrischen Rollstuhl unterwegs auf der Straße. Ja, das, genau. Also dauerhaft Spaziergänge machen kannst du nicht? Nee, überhaupt nicht. Was ist mit dem Atmen nachts? Ja, ich habe dann öfters, bin ich nachts blau geworden, hatte dann Atemnot, dann hieß es erst Asthma und so, bis das dann mal genau nachgeguckt wurde. Und das heißt einfach, dass auch die Atempumpenmuskulatur so schwach ist, dass es halt irgendwann zu anstrengend wird. Besteht die Gefahr, dass du im Schlaf ersticken könntest? Ja, also es ist kein Ersticken, es ist einfach, dass man zu viel von der schlechten Luft drin behält und dass man praktisch in so ein Delirium kommt und dann einschlafen würde irgendwann. Also ich glaube, richtig ersticken wäre das nicht. Und was macht man dagegen? Beatmung, und zwar heißt das, dass die Muskulatur komplett entlastet wird. Ach, du hast in der Nacht ein Gerät neben dem Bett stehen? Genau. Ein Beatmungsgerät? Genau, das übernimmt die komplette Atmung. Ist das nicht total nervig? Hört man nicht immer dieses Knackgeräusch, das macht irgendwelche Geräusche? Ja, ich sag immer so Intensivstation halt. Genau, genau. Ja, also, man selber atmet gar nicht, das ist halt auch nicht schwer, wenn man halt nicht viel Kraft hat und, die ganze Nacht atmet das Gerät für dich? Ja. Fühlt man sich dann besser, wenn ein Gerät für einen atmet, als wenn man so krank ist? Ja, ich bin ja am nächsten Morgen fitter, weil ich ja wieder selber genug atmen kann. Ne? Wie lebst du? Bist 36 Jahre alt? Alleine, Familie, Freund? Nee, ich wohne alleine in der Wohnung, habe betreutes Wohnen, habe Pflege. Und das heißt, du kannst auch keinem Beruf nachgehen? Nee, ich bin in Rente jetzt. Mit 36 schon? Ja. Wie ist das für dich, als junge Frau schon letztendlich zu leben, wie manch ein Mensch, der sehr alt schon ist? Unterschiedlich, ne? Ich kann nur sagen, ich habe einen super Freundeskreis, eine tolle Familie, aber es sind natürlich auch Momente, wo man denkt, was mache ich, ne? Wie schnell geht das vorwärts? Psychisch, wie kann man es aushalten? Ja. Also manchmal schon schlimmer als man jetzt so hört, sag ich mal. Kann man über die Lebenserwartung etwas sagen? Gar nicht. Nee. Gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Das heißt, du kannst vielleicht hoffentlich sehr alt werden, aber man weiß es halt nicht. Oh, ja. Das weiß man ja, weil kein Mensch weiß das ja, aber. Ja, ich habe jetzt Gott sei Dank auch noch die Erleichterung, weil ich auch nicht schlucken konnte so gut. Ne? Und habe ich jetzt eine Sonde bekommen, was wirklich mir super hilft. Also man kriegt jetzt, wo man die Diagnose hat, ja auch die ganzen Hilfen. Ach, Sonde heißt das, dass du das Essen dann per Sonde dir zufügst? Also trinken überwiegend. Ja. Ich konnte auch 3 Monate lang fast gar nichts essen, dann kriegt man auch die Nahrung. Mhm. Aber man ist wenigstens optimal versorgt. Und hätte ich jetzt keine Diagnose gehabt, dann weiß ich nicht, was passiert wäre. Und das war eigentlich so die schlimmste Zeit ohne. Das ist schon verrückt, ne, wenn man sich das vorstellt. Ja. Du lebst jetzt allein, sagst du, betreutes Wohnen. Gab es mal einen Freund oder einen Ehemann gar? Ja, ich war 9 Jahre mal verheiratet. Ach. Mhm. Ja. Wie war das in dieser Zeit mit deiner Erkrankung? Wie hat die Ehe das ausgehalten oder aufgefangen vielleicht? Schwer. Also es war auch mit ein Grund, denke ich, warum wir uns getrennt haben, weil ich konnte ja nicht mit renovieren vernünftig, kriegte die Arme nicht hoch, konnte keine schweren Sachen tragen oder so Sachen, die halt, ja, oft auch auf Faulheit oder Anstellerei. Ja, könntest du auch Kinder, kannst du Kinder bekommen? Theoretisch ja. Ja. Wäre das eine Gefahr wegen dieses Defekts, dass das vielleicht übertragbar, vererbbar ist? Ja, also wenn ich jetzt Kinder mit einem gesunden Mann hätte, dann wäre das Kind nur Träger. Träger? Also, verstehe. Wenn das Kind wieder mit einem Träger zusammenkäme, dann wäre das Kind wieder krank. Mhm. Ja. Ist das eine ganz ausgefallene Erkrankung, eine seltene Erkrankung? 35 Leute, sagst du, sind in Deutschland nur? Ja, von dieser Art. Es gibt 10 Typen davon auch noch, unterschiedlichster Art. Und von diesen Typen 35, ja. Was sind jetzt so deine Wünsche für dein Leben für die nächsten, sagen wir mal, 10 Jahre? Das ist eine gute Frage. Einfach Unterstützung so zu haben, dass ich sagen kann, das bisschen Kraft, was ich habe, kann ich halt zum Leben gebrauchen. Und muss mich nicht mit Haushalt oder so rumschlagen. Und einfach, dass ich damit noch einiges unternehmen kann halt. Ach, das ist so, dass man dir in diesem betreuten Wohnen im Haushalt dann auch hilft? Genau, die kommen alle nach Hause. Ja. Also einen Haushalt habe ich für den Haushalt jemand, der mit mir rausgeht und einkaufen geht. Das heißt, das könntest du gar nicht machen, du könntest nicht putzen und einkaufen und das Bett abziehen und so Sachen. Nee. Geht. Aber manchmal denke ich mir nur, das ist ja auch ganz cool, brauche ich das nicht. Aber naja. Ja, aber ich glaube, du würdest gerne mit einem gesunden tauschen, ja, ne? Ja, ja, sicher. Ja, natürlich. Ja. Für mich war es einfach wichtig, diese 20 Jahre ohne Diagnose. Und da habe ich auch im Internet viele kennengelernt, dass das wirklich ganz, ganz schrecklich ist, dieses Nichtwissen. Das glaube ich. Selbst wenn man dann keine konkrete Hilfe im Sinne einer Therapie kriegen kann, aber man weiß, woran man ist. Und man hat Vergünstigungen, wie du das gerade gesagt hast, mit der Sonde und dem Beatmungsgerät und dergleichen. Ja, ja. Genau. Tina, vielen Dank, dass du uns angerufen hast und uns von dieser seltenen Erkrankung erzählt hast. Ja, gerne. Da erfährt man ja so als normaler Mensch kaum was von solchen Sachen. Dann wünsche ich dir von Herzen, dass du stabil bleibst. Danke. Und dass du das Leben so wie du es jetzt hast, dass du es genießen kannst und dass es dir Freude bereitet. Ja, darf ich noch eins kurz dazu sagen? Ich habe von Herzenswunsch bekommen, dass ich zum Riverdance fahren durfte. Falls jemand zuhört, nochmal lieben Dank. War super schön. Ah, sehr schön. Wo bist du da hingefahren? Zum Riverdance nach Bochum. Das ist halt irische Tanz. In Bochum ist das. Ja. War gut. Ganz toll, ja. Super. Tina, vielen Dank und alles Liebe wünsche ich dir. Danke fürs Zuhören, Dominik. Gerne, tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Andi, 31. Hallo Andi. Ja, hallo, grüß dich, Domian. Hallo Andi, über was reden wir beide? Es geht um meine Ex-Freundin, dass sie mich nicht in Ruhe lässt, mich fertig macht und ich nicht weiß, wie ich mich da verhalten soll. Und stalkt die dich? Extrem. Es ist auch extrem, so, dass sie meinem Arbeitgeber was erzählt hat, dass ich Geld geklaut habe, dass Ware weggekommen ist wegen mir und ich deswegen auch meinen Job verloren habe und ein Verfahren gegen mich läuft. Und Moment, meinst du, Anna, wie lange wart ihr zusammen? Wir waren 2,5 Jahre zusammen. Und wie lange jetzt getrennt? 3 Monate sind wir jetzt fest. Wir haben es immer wieder versucht gehabt, aber dadurch, dass sie mir immer Misstrauen gegenüberbringt, gab es dann immer Streitigkeiten, weil ich sie am Anfang der Beziehung leider belogen habe, was meine Altschulden betraf. Von meiner ersten Beziehung, weil ich da Kredit über mich laufen lassen habe und sie habe eigentlich nur versucht zu schützen, habe mit meinen Eltern nur geheim darüber geredet und das war für sie halt wie Betrügen und Fremdgehen. Ah, wer hat sich dann von wem getrennt? Ist es jetzt als letztes bin ich gegangen, weil ich gesagt habe, dieses immer mir Sachen vorwerfen, weil ich das halt auch nicht mehr aushalte. Ja, sonst hätte sie sich wahrscheinlich auch anders verhalten, wenn sie dich verlassen hätte. Ja, aber die geht mir auch aus. Aber es ist halt jetzt bei dem letzten Streit war es halt so gewesen, dass sie meinen Arbeitgeber angerufen hat und sie wusste halt dadurch, dass ich ihr alles von der Arbeit erzählt habe, weil ich habe versucht, immer ehrlich mit allen Sachen zu sein, ihr alles zu erzählen, dass das Vertrauen wieder aufgebaut werden kann von ihrer Seite aus. Und da hat sie dann das ausgenutzt, hat mein Chef angerufen und hat gesagt, dass ich das gewesen wäre. Und dadurch, dass sie ja auch die Details kannte, was Moment, das Moment, Moment, Moment, nicht so schnell. Was gewesen bist? Dass ich das Geld genommen hätte und auch... Also hat Geld gefehlt in der Firma? Richtig, genau. Mhm. Und dass auch Ware weggekommen ist und das hat sie dann halt auch so erzählt. Und als ich dann bei der Polizei war, meine Aussage also machen du warst, sollte... Also du warst es natürlich nicht... Ich war es nicht gewesen, war auch bei der Polizei, wollte das auch so kundgeben und dann war es halt so gegeben, so gewesen, dass die Polizei mich da richtig, die Kriminalpolizei mich richtig in die Mangel genommen hat und mich auch wirklich wie den letzten Dreck behandelt hat. Nur aufgrund der einen Aussage von deiner nur Ex? Nur aufgrund der einen Aussage der Ex. Konnte und, man dir irgendetwas schon nachweisen oder also bis jetzt noch nichts. Ist das jetzt mein Anwalt, der meinte das halt, dass ich jetzt da vorsichtig sein soll, nur noch über ihn das machen soll, weil dass ich da keine falschen Sachen sage, dass es dann nachher für mich halt gefährlich wird. Gibt also, kommt es? Halt, ich muss dich mal ein bisschen unterbrechen, sonst ja. Gibt es eine Gerichtsverhandlung? Ist jetzt noch keine festgesetzt, weil mein Anwalt sich jetzt gerade die ganzen Dinge anhört, was da ist, und dann denke ich mir, kann es sein, dass es eine Gerichtsverhandlung gibt. Aber du bist aus dem Job schon raus. Ich bin aus dem Job schon raus. Es ist so, dass ich vorher schon Probleme mit dem Arbeitgeber hatte, weil er nicht pünktlich gezahlt hatte. Und da ist es halt so, dass ich vor Gericht bin momentan gegen meinen Arbeitgeber, weil da halt noch Geld offen ist. Weil ich verstehe. Okay, das müssen wir nicht vertiefen. Jetzt dreht sich das halt alles so. Genau, jetzt kommen wir zu deiner Ex. Was hat sie noch gemacht? Sie hat gewissen Leuten, die ich gar nicht kannte, Dinge erzählt, die dann plötzlich vor mir standen und gesagt haben, was redest du für ein Mist über mich? Und ich wusste gar nicht, wer derjenige ist zuerst. Hast du sie mal zur Rede gestellt? Ja, sie hat nur einfach so gesagt, dass das alles so aufbaut, wie es halt ist, und sie antwortet weiter darauf nicht halt. Sie will mich jetzt, wie sie mir auch ein SMS geschrieben hat, fertig machen und ja. Ja, und dann zeigt sie doch ganz einfach an. Ja, das ist ja das Problem, was ja nicht so leicht ist von der Polizei. Also ich war jetzt mehrfach da gewesen und ich stehe eigentlich bei der Polizei immer so ein bisschen als der Dumme da. Warum? Weil sie die kleine Zierliche halt ist. Es war halt auch eine Sache gewesen. Na gut, aber du, wenn du die Sachen vorlegst, wenn du die SMS, das solltest du alles dokumentieren und alles aufbewahren. Das habe ich ja. Dann hast du ja da auch deine Rechte, auch wenn sie klein und zierlich ist. Ja, aber das ist, was mich halt persönlich auch fertig macht. Ich frage mich einfach, was habe ich ihr angetan, dass sie so mit mich wie Dreck behandelt. Gut, das ist einfach die Frage ist jetzt wahrscheinlich müßig zu stellen. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich diese Frau vom Hals? Ja, das ist natürlich auch, ich wohne auch im selben Ort, sie kennt viele Leute, da wird nachgestockt, sie wusste, wo ich am Wochenende unterwegs war, dass ich da und da war. Ich kann schon eigentlich gar keinem mehr richtig vertrauen, weil ich nicht weiß, wer redet mit ihr, wer redet nicht mit ihr. Ruft sie dich manchmal auch an? Genau, ja, ich hatte auch eine andere Nummer jetzt gehabt und da hat sie die auch wieder rausbekommen, und dann bekomme ich einfach nur Anrufe, ist jemand dran, legt dann wieder auf, wenn ich sage, hallo, wer ist da? Ja. Und ja. Also, erkundige dich, geh zum Anwalt, du bist ja vertraut mit deinem Anwalt, habe ich gerade gehört, lass dich beraten und dann erstatte Anzeige und dann geht das Schritt für Schritt weiter. So hat sie im Moment die Erfahrung gemacht, sie kann dich beschießen und da kommt nichts zurück. Ja, das ist, was ich immer klein beigegeben habe. Es war halt auch eine Situation gewesen, wo sie in meiner Wohnung ausgerastet ist, hat zum Glück alles die Nachbarn mitgekriegt, wo ich angeblich sie geschlagen hätte, wo sie auch versucht hatte, eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen mich zu stellen, und das ist aber auch wieder fallen gelassen. Also sie versucht wirklich Step by Step irgendwas zu finden, wo sie mich zerstören kann mit, und das ist halt einfach... Was hast du denn für Gefühle noch für sie? Ich empfinde sehr, sehr viel für sie immer noch. Und das ist leider so das Problem, was ich leider habe. Ich empfinde leider noch. Ja, nee, ich habe es akustisch schon verstanden. Ich sage, wie bitte, nach dem, was du mir jetzt gerade hier alles erzählt hast, was empfindest du denn für jemanden, der dir sowas antut, der also sogar dazu beigetragen hat, dass du aus deiner Arbeit rausfliegst? Ja, das ist das, was ich suche, den Grund, ich bin auch in therapeutischen Behandlung halt, deswegen auch, weil ich halt auch den Grund suche, warum macht sie das? Ich habe ihr nichts getan, ich habe alles für sie versucht zu machen. Nein, ich würde nicht fragen, warum macht sie das, sondern ich würde fragen, was will ich mit dieser Frau noch? Ja. Was ist die Frage? Das stimmt. Was liebst du denn an der noch? Eine Illusion, ein Traumbild, was du von ihr hast, was vielleicht irgendwann mal war. Ja gut, du bist ein 31-jähriger Mann, das musst du dir noch vor Augen führen. Die Frau führt Krieg gegen dich und du sagst, sie liebt sie noch. Ja, das ist leider. Das ist krass. Ja. Und da musst du was gegen tun. Ja. Du beklagst dich auf der einen Seite, was sie alles dir antut und wie schlimm alles ist, und deswegen war ich gerade so erstaunt und sagst du mir noch, ja, ich habe noch viele große Gefühle für sie. Ich versuche natürlich das jetzt, ich halte mich ja auch fern davon, ich laufe ja nicht hinterher oder irgendwas. Ich habe mit der Sache so abgeschlossen für mich jetzt, aber es ist halt immer noch so, dass ich... Ich glaube nicht, dass du mit der Sache abgeschlossen hast, das glaube ich nicht. Ja, ich finde es halt schade, dass es so ist, wie es jetzt ist, dass sie einfach... Schade ist vieles. Ja. Schade ist vieles im Leben. Nein, du musst für dich eine klare Haltung haben. Du musst auch klare Schritte einleiten, juristische oder Schritte über die Polizei oder was auch immer, damit da eine Linie entsteht vor dir, die sie nicht überschreiten darf. Ja. Ich empfehle dir, den Weißen Ring nochmal auf jeden Fall anzurufen. Wir geben dir gleich mal die Kontaktdaten. Das wäre super, aber das kenne ich mich gar nicht. Ja, genau, das kann dir mein Psychologe gleich mal erklären, was da los ist. Und du kannst dich auch noch ein paar Worte mit dem Peter, meinem Psychologen, sprechen. Super, das wäre klasse. Sehr gerne, Andi. Alles Gute wünsche ich dir. Danke nochmal dir auch und eine super Sendung. Dürfte ich vielleicht ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Du sagst meinem Psychologen deine Anschrift bitte. Okay, super. Vielen Dank. Tschüss. Ich wünsche noch alles Gute. Andi, ciao. 1.29 Uhr. Ach, was sag ich? 1.30 Uhr haben wir. Madeleine, 19. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Madeleine. Du hast so eine Stimme, wie dein Name klingt. So muss eine Madeleine klingen, finde ich. Ist das ein Kompliment? Das ist ein Kompliment, ja. Dankeschön. Finde ich nämlich einen sehr schönen Namen, Madeleine. Dankeschön. Meine Liebe, 19 Jahre alt. Um was geht's? Genau. Ich rufe deshalb an. Ich habe vorhin eine Folge gehört von vorgestern, ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall hat eine Dame angerufen, die eine Entgiftung hinter sich hat und jetzt trockene Alkoholikerin ist. Mhm. Und ja, also ich muss dazu sagen, genau. Mein Vater... Die war gerade aus der Entgiftung gekommen. Genau. Und sagte noch, ich war Alkoholikerin. Ja, genau, sie hat gesagt, sie war Alkoholikerin. Genau, habe ich gesagt, du bist immer Alkoholikerin. Genau, ja, so genau. Trockene. Ja. Genau. Und ja, mein Vater ist auch Alkoholiker. Mhm. Und das kam mir, als ich das gehört habe, hoch, weil mein Vater einfach nie bereit war, eine Entgiftung zu machen, generell sich das überhaupt einzugestehen. Das ist ja bei Alkoholikern immer so. Hast du deinen Vater so dein ganzes Leben lang, während du Kind warst, nur als Alkoholiker erlebt? Nein, nicht das ganze Leben lang. Das fing an, als ich circa, oh Gott, ich weiß es gar nicht, ich war circa zehn ja, Jahre alt. Ja. Also ich habe eine recht schöne Kindheit gehabt, das kann ich sagen. Wir hatten alles, was man so braucht, Familie, Haus, Geld, Freunde, alles. Mhm. Meine Eltern waren selbstständig, wir hatten Autos und auch einen gewissen Status, sage ich mal. Ja, und dann hat mein Vater irgendwann angefangen zu trinken. Warum, wissen wir alle nicht so wirklich. Mhm. Und meine Mutter hat auch eine Zeit lang mitgetrunken. Also sie hat es nicht aus Sucht gemacht, sondern mehr wegen dem Genuss, also so sagt sie das. Aber ist dann auch in die Sucht reingekommen? Nein, das zum Glück nicht. Sie hat irgendwann aufgehört und da fing auch das ganze Drama an, weil ab da wurde mein Vater wirklich aggressiv. Also und er hat uns nie geschlagen zum Glück, aber er war wirklich jeden Abend, hat er rumgebrüllt, hat Türen geknallt, hat meine Mutter aufs Übelste beleidigt und hat sie... Wer ist uns? Gibt es noch mehr Geschwister? Ja, ich habe noch zwei Geschwister, die sind beide von einem anderen Vater, aber haben auch mit in dem Haus gewohnt. Jünger? Nein, die sind beide älter. Ja. Mhm. Und ja, meine Geschwister konnten aus der Situation sehr oft flüchten, also die waren schon in dem Alter, wo man dann abends bei Freunden abhängt. Und. Aber du warst da? Genau, ich war jeden Abend dabei und habe es mitbekommen. Genau, ich habe sie ja mit angehört eher. Also ich saß abends immer an der Treppe oder auf der Treppe und habe es mitgehört, wie er meiner Mutter gedroht hat. Also ich zitiere, das Schlimmste, was ich erlebt habe, war, dass er gesagt hat, du hältst jetzt deine Fresse, ansonsten schlage ich dich rollstuhlreif oder gleich tot. Das hört man als Kind heimlich mit. Das ist ja ganz, ganz, ganz gruselig. Ja, ganz schön. Und ich bin dann auch runtergegangen und habe ihn wirklich angeschrien und habe gesagt, wenn er nicht selber gleich seinen Mund hält, dann rufe ich die Polizei. Wie hat er denn auf dich reagiert? Der war doch in Fahrt und in Wut in dem Moment. Er war... wie erstarrt, weil er generell nie wusste, dass ich das alles mitbekomme. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die dachten, dass ich wirklich seelenruhig im Bett liege und schlafe. Mhm. Wenn die sich da abends, sehr gut, meine Mutter hat ja nicht geschrien, er hat wie immer angeschrien und ja, ist mir dann hinterhergelaufen. Also nicht um mir weh zu tun, sondern sich bei mir zu entschuldigen. Ja, immerhin. Gott sei Dank wenigstens das. Ja, aber ich habe es einfach nicht mehr zugelassen irgendwann. Ja. Und wir haben auch heute keinen Kontakt mehr, weil es einfach für mich... Achso, du lebst nicht mehr in dem Haus deiner Eltern? Nein, ich bin mit 17, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich 13 war. Ist denn dein Vater heute immer noch Alkoholiker? Ja. Und du hast keinen Kontakt mehr? Nein, seit circa einem Jahr nicht mehr. Auch zu deiner Mutter nicht? Doch, zu meiner Mutter habe ich auch ein sehr gutes Verhältnis. Aber zu meinem Vater habe ich keinen Kontakt mehr, auch aufgrund des Alkohols, weil er... Hat er es bis zum Schluss nicht eingesehen, dass er Alkoholiker ist? Nein. Sein Argument war, ich bin kein Alkoholiker, Alkoholiker fangen schon morgens an zu trinken. Mhm. Also so ein Bullshit, wirklich. Mhm. Er hat jeden Abend seine, keine Ahnung, wie viel er gesoffen hat. Es fing an mit einem Feierabendbier beim Abendessen und ging dann weiter mit Wodka und Korn und Flachmänner. Mhm. Er hat es auch heimlich gemacht. Also als wir ausgezogen sind, haben wir viele Flaschen gefunden. Funktioniert denn sein berufliches Leben noch? Ja, wie soll ich sagen, der letzte Stand, auf dem ich bin, ist, dass er Hartz-IV-Empfänger ist. Weil ach so, also er ist nicht mehr selbstständig, nicht mehr wohlhabend und hat nicht mehr mehrere Autos. Noch untergegangen. Mhm. Also das ganze Leben ist ruiniert. Richtig. Frau weg, Kinder weg, Job kaputt. Ja, er ist ja wie gesagt Hartz-IV-Empfänger, hat sich als arbeitsunfähig gemeldet aufgrund von Rückenproblemen, ist auch mit der ganzen Sache super durchgekommen. Mhm. Hat aber bei seinem besten Freund, der eine Firma hat, einen Job, wo er schwarz arbeitet. Ich bin damit auch vor Gericht gegangen, alles, weil er die ganzen Jahre keinen Unterhalt gezahlt hat. Meine Mutter hat sich für uns den Allerwertesten abgerackert, damit wir durchs Leben kommen. Und er hat nicht mal 10 Euro Taschengeld für mich übergehabt. Aber dann hast du mit deinen 19 Jahren ja da schon auch ganz schön was schon hingelegt an Aktionen und ja, Aktivitäten. Es war nicht einfach, meinen eigenen Vater anzuzeigen. Ja, aber und was ist aus dieser Anzeige oder dieser Gerichtsverhandlung? Gar nichts. Gar nicht. Das Verfahren wurde eingestellt. Mhm. Ich finde gut, dass du den Kontakt abgebrochen hast. Er hat den Kontakt abgebrochen. Ach so. Ja, also das war so, er hat von meinem Leben einfach gar keine Ahnung gehabt. Ich konnte ihm das alles erzählen. Ich bin in der Ausbildung und ich habe ihm von meinen Schultagen erzählt. Er hat das alles einfach nicht behalten. Er hat mich jeden Tag, hat er mir dieselben Fragen gestellt. Und warum hat er dann den Kontakt abgebrochen? Ja, das ist so eine lächerliche Geschichte. Ich versuche die kurz zu fassen. Und zwar hatte er eine Freundin, die nach relativ kurzer Zeit schon bei ihm eingezogen ist. Mhm. Und das war letztes Jahr. Und die haben sich, wieso auch immer, es ging alles zu schnell, haben sich nicht mehr verstanden. Mhm. Und mein bester Freund und ich hatten zu ihr ein relativ gutes Verhältnis. Wir waren bei denen immer und haben Fußball geguckt und so weiter. Mhm. Und sie rief uns irgendwann an, ob wir sie nach Hannover zum Bahnhof fahren können, damit sie nach Hause nach Leipzig wieder kann, weil sie es nicht mehr aushält. Und ich sag, ja, was ist los? Wegen seinem Alkohol? Ja, das auch. Und er schließt wohl immer alle Räume ab, wenn er arbeiten ist. Und sie ist da allein zu Hause und bla bla bla. Und dann haben wir sie nach Hannover zum Bahnhof gefahren, weil wir ihr natürlich helfen wollten. Und da hat sie mir ein Handy geschenkt. So, und mein Vater... Mach diese Geschichte nicht zu lang. Entschuldigung. Letztendlich, warum hat er das? Weil ich ihm in den Rücken gefallen bin und ein geldgeiles Stück bin und nur das Handy haben wollte. Ach du. Ja. Ja, aber ich meine, letztendlich ist es gut, dass der Bruch da ist, weil du kannst ihn nicht ändern, du kannst ihn nicht in eine Therapie mit Gewalt drücken. Ja. Du musst ihm, das Thema hatten wir gerade schon am Anfang mit René, du musst ihm sein Schicksal überlassen. Richtig, so traurig, er hat es damals geschafft, er war bei einer Entgiftung. Wir waren auch alle stolz, er kam nach Hause und sagte, ja, mein Arzt sagt, ich darf abends mein Bier und mein Martini ruhig trinken. Ach so, Moment, wenn er schon in der Giftung war, das heißt, dann gab es doch schon ein gewisses Einsehen. Ja. Einmal. Aber wie gesagt, mit der Begründung, er dürfte weiter trinken, das hat sein Arzt ihm ruhig überlassen, was totaler Blödsinn ist, weil... Tja, ja. Das heißt jetzt, wie willst du dich weiter verhalten in der nächsten Zeit? Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als das Ganze zu akzeptieren. Ich meine, er war nochmal neu verheiratet, er hat auch nochmal zwei neue Kinder mittlerweile gezeugt. Er hat auch generell auf der ganzen Welt verteilt noch 6 Söhne, die irgendwo im Kinderheim leben, die ich auch alle nicht kenne. Also ein Hallo-Dreh, wie man das so sagt. Ja, also es ist traurig für mich, weil ich einfach immer ein super Verhältnis zu ihm hatte. Aber es bringt mir nichts, wenn er mich nur im Suff anruft und sich sonst für mich nicht interessiert. Sehe ich genauso. Ich finde auch, du solltest auch hart bleiben, auch wenn er jetzt irgendwie lallend ankommt. Lass ihn fallen, bis er beweist, dass er sein Leben ändern will. Richtig, das habe ich mir auch gedacht. Also der einzige Wendepunkt wäre, wenn er mich anruft und sagt, ich bin trocken. Also, ja, ich komme aus der Therapie und würde dich gerne mal sprechen. Ja. So was, genau. Ja. Ja. Madeleine, traurig, aber du hast es jetzt, es ist richtig, dass du in Distanz zu ihm bist, das finde ich so. Ich habe hauptsächlich deshalb angerufen, weil ich auf diese Dame, die ich überhaupt nicht kannte, ich hatte auf einmal so einen Stolz ihr gegenüber in mir, weil sie auch ein Kind hatte und sich und so überzeugt von sich und der Sache war. Und die hat es geschafft und ich bin auch guter Dinge, dass andere auch schaffen. Ja, ich bin bei der Anruferin auch guter Dinge, dass sie schaffen wird und trocken ich auch. Wird. Liebe Madeleine, dir wünsche ich alles Gute von Herzen. Dankeschön. Könnte ich eventuell noch ein Autogramm Gerne. Bekommen? Gerne. Wir rufen dich nochmal an, wegen der Anschrift. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Weiter so. Tschüss. Tschüss. Die Madeleine. Andi, 31. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo Andi. Um was geht's bei dir? Ja, ich hatte angerufen, ich habe am ganzen Körper Neurodermitis und habe eine schlimme Allergie gegen Gambas, Fleischsaft, Paprika, hast du gegen nicht was? Gesehen? Gegen Gambas und was noch? Fleischsaft. Ich verstehe nicht. Ich bin Koch vom Beruf. Gegen Fleisch? Fleischsaft. Den Fleischsaft, ach so. Ja, der halt in diesen Paketen drin ist, wenn man die aufmacht. Und ich bin Koch vom Beruf und ich werde jetzt im Januar meinen Job verlieren deswegen. Wegen der Neurodermitis. Und wegen den Allergien halt. Wegen den schlimmen Allergien, ja. Ja, und wie stark ist die Neurodermitis ausgeprägt? Am ganzen Körper. Wie sieht es aus? Beschreib dich mal. Ja, also die Stirn sieht aus wie eine zersprungene Glasscherbe. Also die Stirn? Die Stirn ist zersprungen. Also ich sage immer so eine zersprungene Glasscherbe. Das ist so gebrochen halt. Ja, dann Ekzeme, die Unterarme sind voll, meine beiden Füße sind offen. Wie sehen die Unterarme aus? Überall so kleine Pickelchen, die ich halt immer wieder aufkratze, ne? Also leichte Entzündungen auch, weil es juckt und du kratzt wieder und juckt. Ja, Juckreiz ist natürlich ein Thema den ganzen Tag, ja. Füße sehen schlimm aus? Ja, die sind offen halt, ne? Weil ich da halt, die gehen halt nicht zu. Ich arbeite ja nach wie vor. Was heißt offen? Offene Wunden? Ja, genau. Das heißt, das tut weh, das nässt, das entzündet sich immer wieder neu. Genau, nässende Wunden, ja, so kann man sich das vorstellen. Aber wie geht das, wenn du da den ganzen Tag Schuhe anhast, dann wird das doch ganz schlimm. Ja, ich habe ich mache mir da dann vor dem Arbeitseintritt Verbände drum, zieh mir Socken drüber, ja, und dann rein in die Schuhe und ab zur Arbeit, ne? Ja. Du wirst jetzt gekündigt, oder wie? Ja, das wird kommen, die Kündigung wird kommen auf jeden Fall. Ich werde jetzt im Ende Januar werde ich zu einer dreiwöchigen Cortisonbehandlung nach Aachen geschickt, weil halt keine Salbe mehr hilft und keine Tabletten mehr helfen, weil es halt nach wie vor keine Besserung gibt. Also diese Krankheit sieht nicht schön aus, aber sie ist, soweit ich weiß, nicht ansteckend. Nein, um Gottes Willen. Also. Und du kannst sie auch nicht als Koch irgendwie weitertragen. Nein, ich habe ja auch Schutzmaßnahmen ergriffen. Also, ich packe das Fleisch nur mit einmal Handschuhen an und etc. Ja. Ne? Was ist dann der Grund der Kündigung? Es der Chef will das halt nicht übernehmen. Ne? Das ist eine 6-monatige Ausgliederung, die dann folgt. Ach so. Von 8 Stunden, also von 10 Stunden auf 8 Stunden, auf 6 Stunden, auf 4 Stunden. Gefolgt von, keine Ahnung, Umschulung, hast du nicht gesehen. Ja. Darf man jemandem aufgrund so einer Erkrankung überhaupt kündigen? Ich will das so. Du willst es so? Der Mann hat für mich viel getan. Ah, ich verstehe. Du gehst da im Frieden dann aus das. Ja, will ich auch. Ne? Außerdem ist es für dich auch schwierig, wenn du zusätzlich diese Allergie hast. Das ist ja eine Lebensmittelallergie und das ist als Koch ja nur gerade nicht sehr günstig. Nee, absolut nicht. Wie lange hast du die Krankheit schon, Andi? 3 Monate jetzt. Ach, länger noch nicht? Über Nacht gekommen. Wie, du warst vorher ein ganz gesunder Kerl? Ja, ich war super cool drauf, ne? Party, hast du nicht gesehen. Ja, war alles gut. Wie wacht man morgens auf und hat Pusteln an dem Arm oder wie geht das? Es hat in der Stirn angefangen, also es sah aus wie ein Streuselkuchen. Weißt du, wie das kommt, wie so eine Krankheit entsteht? Also der Arzt sagt, dass das auch was mit meinem Bruch zu tun hat in meinem Leben. Mit was? Also auch mit meinem Bruch in meinem Leben. Also ich bin ja um 180 Grad, habe ich mein Leben gewendet. Ich war jahrelang Hartz-IV-Empfänger und habe halt hier eine Chance, eine Stadt weitergekriegt, habe ein Jobangebot gekriegt, sollte ein Restaurant mit eröffnen. Aber das ist eigentlich eine gute Entwicklung. Ja, klar, das sag ich ja. Ist alles cool. Aber meine Haut hat was dagegen. Keine Ahnung. Kann es sein, dass das mit zu viel Stress und Druck zusammenhängt vielleicht auch? 16-Stunden-Tage, ne? Und dann halt gehobene Gastronomie war das. Also es war schon sehr gehobene Gastronomie, also kanadische Hummer, die ich noch nie gesehen habe. Und ja gut, ich bin da reingeschmissen worden und habe halt geschafft. Ne? Aber das ist doch umso bedauerlicher, dass du jetzt diesen Job, in dem du dann offensichtlich erfolgreich warst und der Chef hat dich gehalten, du musst was können, dass du da jetzt rausgehst. Das muss doch für dich sehr traurig sein. Unter anderem. unter anderem, was noch? Ja, ich bin ja alleine. Ne? Also ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Außer meiner Mutter jetzt, Gott sei Dank, wieder nach 3 Jahren, jetzt gerade wieder einen Monat. Da gab es Probleme andere Probleme in der Vergangenheit mit der Familie. Ja, klar, sicher. Meine Eltern haben sich mit 17 scheiden lassen. Meine Mutter ist lesbisch geworden nach 21 Ehejahren. Und das in einem 1000 Einwohnerdorf. Ne? Da ist natürlich gebrandmarkt, wenn man sowas hört. Also hast du für dich, würdest du sagen, schon ein schwieriges Leben hinter dir? Ja, klar. Ja. Auch mitverschuldet, das sage ich auch gleich dazu. Ja. Weil ich bin kein Lammfrommer, ne? Also natürlich habe ich auch auf die Kacke gehauen und habe Schulden gemacht und habe meinen Vater belogen und hast nicht gesehen. Also ich bin da nicht unschuldig. Also war diese Phase jetzt mit der Zeit als Koch, wie lange hat die eigentlich angedauert? Ja, wann bin ich da reingekommen? Dann habe ich das Restaurant mit eröffnet, das war im März 2012. So, okay, das ist noch gar nicht so lange. Aber dann war das die beste Zeit bisher. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt hier Gourmetmarkt, hast du nicht gesehen, mit Stefan Marquardt gekocht. Mhm. Also, lieber Gott, geile Zeit, darf man nicht sagen. Bist du in einer Beziehung? Nein, ich bin Single. Mhm. Ich will doch keine, ich sehe aus wie ein Streuselkuchen, Domian. Ich wollte gerade sagen, im Moment bist du wahrscheinlich auch gehemmt, überhaupt auf eine Frau zuzugehen, ne? Ja, ich kann auch keinen Sex haben im Moment, das ist ja gerade das Problem. Ne? Warum nicht? Ja, mein Schwanz sieht aus wie ein, keine Ahnung. Ach so, da. Auch da ist es auch. Ja, klar, überall. Ja, wusste ich. Also am Geschlechtsteil, am Bauch, am Rücken. Überall, Bauch, Oberschenkel, Knie, Waden, Füße. Hände nicht. Hände sehen gut aus. Ja. Du klingst erstaunlich locker dafür, dass ich bin ein positiver Mensch, Domian. Ja, ich habe in meinem Leben so viel Scheiße mitgemacht und so viel Scheiße gesehen und so viel. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, was ich alles miterlebt habe. Es besteht ja die Chance. Es besteht ja die Chance, dass du diese Krankheit zumindest in den Griff bekommst. Und die besteht. So. Und dass du dann vielleicht wieder in einen guten Kochjob kommen kannst. Nein. Nein. Das nicht. Weil diese Allergien halt so gravierend sind, dass es einfach nicht geht. Was sind deine Pläne? Ich stecke ja das komplette Spektrum einer Küche ab. Ja, sicher, du hast recht. Du hast recht. Was sind deine Pläne? Meine Pläne? Puh, meine Pläne sind, dass ich meine Mutter glücklich mache erstmal, weil die in meiner Vergangenheit sehr viel für mich getan hat und ich einen Scheißdreck zurückgegeben habe. Mhm. Das ist das allererste, das steht ganz oben auf der Liste. Und dann Umschulung. Umschulung. Gucken. Wie willst du die Mutter glücklich machen? Finanziell kannst du es ja jetzt gerade nicht so gut, wenn du arbeitslos wirst. Ja, Geld ist ja nicht alles. Nein, natürlich nicht. Deswegen frage ich, wie willst du es machen? Ja, einfach für sie da sein, mit ihr reden und einfach ein Sohn sein. Verstehe. Guter Sohn. Und Umschulung, wohin soll es gehen? Frag mich mal was Leichteres. Ja, Altenpflege, weiß ich nicht, Altenpflege wäre was. Ich könnte schon immer gut mit alten Leuten. Ja. Ich weiß es nicht. Aber weißt du, ich bin da ganz... Vielleicht auch Profi-Schlagzeuger, das wäre natürlich der Das wäre natürlich ganz super. Nein, weißt du was, ich bin, ohne dich jetzt zu kennen, nur aufgrund des kurzen Gesprächs, bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass du die Kurve kriegst. Wenn du das hingekriegt hast, was du jetzt hinter dir hast, mit dem Aufstieg zum Koch, wirst du auch nochmal die Kurve kriegen in einen ganz anderen Bereich und wirst da Fuß fassen. Dann bin ich guter Dinge. Ja, doch. Ja. Bin auch noch jung. Ja, eben, 31. Und dann wird irgendwann auch die Liebe ins Haus flattern, wenn... Ach, um Gottes Willen. Da kommen ja noch mehr Probleme auf mich zu. Naja, wer weiß. Naja, das ist ein anderes Thema. Andi, da drücke ich dir wirklich die Daumen, dass du wieder einigermaßen fit wirst und das mit der Umschulung. Ja, das ist das, was mich im Moment total runterzieht und wo ich echt sage, meine Fresse, was hast du falsch gemacht, ne? Weil bist du denn da hast du für dich das Gefühl, dass du in guten medizinischen Betreuungshänden bist? Nee. Nee? Nee. Aber nun ist das. Ich glaube, der hat den Abschluss hat er sich an eine Tanke gekauft. Ich weiß noch nicht. Nun ist das ja eine traurigerweise sehr verbreitete Krankheit. Und da gibt es so viele Spezialisten. Jetzt werden wir. Ja, Gott sei Dank habe ich ja jetzt durch. Das ist ja gerade das krasse Domian. Ich habe in meiner Freundesliste einen Rettungssanitäter von der Samariter. Mhm. Und der sagt zu mir, nach Aachen muss, da ist eine Dermatologie. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob ich das richtig gesagt habe. Da muss er hin. Und die Jungs, die zeigen dir, wo es lang geht. Warst du da? Ja, ich habe den Hautarzt drauf angesprochen. So, und der wollte mich jetzt direkt einweisen, weil ich ja so aussehe, wie ich aussehe. Mhm. Ja, und ich habe halt gesagt, ich will den Chef nicht hängen lassen, jetzt im Weihnachtsgeschäft. Ich ziehe da jetzt durch. Mhm. Ne? Ich ziehe dran bis Januar. Mhm. Ich habe ihm selber noch nichts davon erzählt. Ach so, und dann geht's im Januar nach Aachen? Nach Aachen zur Cortisonbehandlung. Ich verstehe. Das sind drei Wochen. Dann bist du ja schon und mal dann guten, auch. Dann bist du ja guten, dann bist du ja wahrscheinlich dann doch in guten Händen, dann bin ich ja beruhigt. Naja, aber der Job ist weg. Der Job ist weg. Mein Lieber. Ich habe gerne gekocht, Domian, weißt du das? Das glaube ich dir, so wie du das erzählst, bin ich. Da war immer ein Herz drin im Homesteak. Das war so. Ne? Das ist halt so. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, mein Lieber. Andi. Ja, ich dir auch, mein Lieber. Und viel Glück. Stay strong, ne? Guck, dass du die Nacht gut rumkriegst. Wir sehen uns. Wir sehen uns, genau. Tschüss, ciao. Ciao. 1.49 Uhr, Vivian, 25, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Vivian. Hallo. Was ist dein Thema? Und zwar bei mir geht es darum, also ich fange jetzt mal so an, meine Eltern haben sich vor circa 5 Jahren getrennt. Mhm. Und meine Mutter hat jetzt seit einem Jahr circa auch einen neuen Freund. Ja. Der ist aber relativ jünger wie sie. Was ist der? Also der ist jetzt jünger. Jünger, mhm. Genau. Der ist jetzt 32. Und die Mutter ist? Und 45. Naja, gut. Ja. Gibt's Schlimmeres. Als sie mir ihn das erste Mal vorgestellt hat, war ich eigentlich mehr oder weniger geflasht von ihm. Weil er eigentlich auch mein Typ entspricht. Oh, weia. Ja. Das ist, ich ahne, weil jetzt Komplikationen auf uns zukommen. Ja, so kann man sagen. Erzähl mal weiter. Also du warst geflasht sogar. Ja, also ich war wirklich da gestanden und konnte eigentlich fast gar nichts mehr sagen, weil, ja, er einfach so saugut aussieht. Genau. Und so nett ist. Ja. Ja. Und super hübsch und ja. Hat deine Mutter das mitbekommen, dass du... Nee. Also meine Mutter weiß auch bis heute nicht, dass ich mehr oder weniger auf ihn stehe. Aber er weiß es auch nicht? Nee, aber ich glaube, er hat die Vermutung, dass da irgendwas ist. Weil du ihn immer so anhimmelst. Ja, genau. Und ja, ich habe halt jetzt einfach auch ein bisschen Angst davor, weil es kommt auch öfter vor, dass wir alleine sind in der Wohnung. Ich wohne noch zu Hause. Mhm. Und meine Mutter schafft halt im Krankenhaus, auch Nachtschichten dann. Und wir verstehen uns halt so gut. Wir lachen echt viel zusammen und haben echt immer viel Spaß, dass es irgendwann dazu kommen könnte. Ja, also zum Sex kommen könnte, sag ich mal. Wollen wir es gleich ausdrücken? Klar, ne? Das ist, letztendlich bist du ja schon verknallt in den. Ja. So kann man es ja auch formulieren. Und das ist halt schon seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Und wenn er es drauf anlegen würde, würdest du mit dem auch in die Kiste gehen? Ja. Und das ist halt auch irgendwo meine Angst, weil ich meine, das ist der Freund von meiner Mutter. Und wie ist denn die Beziehung zwischen den beiden? Du wohnst ja da, du kriegst es ja mit. Ja, sie sind eigentlich total verliebt und sind auch total glücklich mit ihm. Und also er auch mit ihr, so kommt es mir halt vor. Und ich will es halt einfach auch nicht kaputt machen. Mhm. Aber ja. Also es gibt ja immer noch bis zu einem bestimmten Punkt, da kann man sich ja zurücknehmen. Ja. Also man kann sich natürlich in eine Liebe und ein Verliebtsein hineinsteigern. Aber man kann sich natürlich bis zu einem bestimmten Punkt auch zurücknehmen. Es gibt, wenn ein Punkt überschritten ist und die Liebe total eingeschlagen ist, kann man nichts mehr machen. Und das weiß ich jetzt nicht, wie das bei dir ist, ob der Punkt noch da ist, wo du dich eigentlich zurückpfeifen noch kannst und solltest. Dass der Freund von deiner Mutter, die beiden sind, du hast es gerade beschrieben, die beiden sind glücklich miteinander. Ich würde, wenn das irgendwie geht, würde ich mich an der Stelle wirklich da distanzieren, auch mit dem nicht groß mich beschäftigen. Auch nicht mit dem irgendwas zusammen machen, wenn es irgendwie auch geht, ihm aus dem Weg gehen, um der Versuchung einfach nicht zu unterliegen. Denn das gäbe ja ein Drama. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Ja, wir haben eigentlich auch echt ein super Verhältnis. Es ist eigentlich auch mehr so freundschaftlich. Also ich kann auch immer zu meiner Mutter kommen, wenn ich irgendein Problem habe. Musst du denn mit deinen 25 Jahren doch immer noch bei der Mama wohnen? Nee, eigentlich nicht. So, das wäre dann mal ein gutes Vorhaben. Jetzt vielleicht, das würde das Ganze auch ein bisschen entkrampfen schon, wenn du zumindest in die eigene Wohnung gehen würdest. Dann siehst du den gar nicht so oft. Ja, das Problem ist halt auch, dass er ist auch öfter mal weg, geschäftlich. Mhm. Und dass ich halt dann auch echt anfange, ihn zu vermissen. Also es fehlt dann halt irgendwas und ja, deswegen sage ich ja, du bist schon verknallt, das höre ich schon. Es ist die Frage, ob man sich auf das Verknalltsein noch weiter einlassen soll oder ob man sich streng zurücknimmt und sagt, das ist nicht mein Revier, das ist meine Mutter, das ist der Freund von meiner Mutter. Mhm. Und offensichtlich findet er dich vielleicht auch ganz nett, aber mehr ist da auch nicht. Ja. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass du dich da reingeträumt hast. Ich weiß es nicht. Manchmal ist man ja in irgendwelche Leute verliebt, aber das hat überhaupt gar keine Zukunft. Und dann muss man sich halt auch muss man es realistischer sehen. Ja, ja, ich habe mir jetzt auch schon wirklich überlegt, mir dann jetzt eine eigene Wohnung zu suchen, weil ich will es meiner Mutter halt auch einfach nicht antun. Sowas. Wenn man in jemanden verliebt ist und der ist mit jemand anderem zusammen, ist man doch eigentlich auf den anderen auch eifersüchtig. Bist du auf deine Mutter eifersüchtig? Ja, schon. Also selbst wenn sie vor mir stehen und sich zum Abschied küssen oder so, dann würde ich mir schon wünschen, dass ich jetzt an ihrer Stelle wäre. Mann, und da stelle ich mir vor, ihr habt ihr ein Haus oder eine Wohnung? Eine Wohnung. Eine Wohnung, so. Dann übernachtet der bei deiner Mama. Die beiden haben da heißen Sex und du sitzt in deinem Kinderzimmer und platzt vor Eifersucht. Sozusagen, ja. Ist so, ne? Ja, ist auch so. Raus aus der Wohnung, Mensch, raus. Ja, ich glaube, das wäre echt das Beste. Ja, das ist das Beste. Dann kannst du immer noch sehen, wie sich die Gefühle beruhigen und hoffentlich beruhigen sie sich dann. Kannst du es dir finanziell leisten, eine eigene kleine Wohnung? Ja, dann würde ich schon hinkriegen. So, dann aber ganz, ganz schnell suchen, dass du vielleicht dann schon zum Jahresende raus bist aus der Wohnung. Ja. Und dann gucken wir weiter, wie sich das dann alles weiterentwickelt. Das ist ja Horror, was du da mitmachst. Ja. Was du dir da antust. Ja, mir geht's auch deswegen auch nicht so besonders gut jedes Mal. Ja, glaube ich. Meine Mutter merkt es auch, hat auch schon nachgefragt, aber natürlich erzähle ich ihr das jetzt nicht. Nee, natürlich nicht. Dann machst du alles so hochkompliziert. Ich würde erstmal auf Distanz gehen und mich weiter beobachten. In der Hoffnung, dass sich das dann abklingt und vielleicht auch mal die Augen aufhalten nach anderen sehr scharfen Kerlen. Ja. Vivian, hoffentlich kommst du da gut raus. Ich wünsche es dir von Herzen. Dankeschön. Alles Gute. Ich werde es versuchen. Danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist die Rita, 55. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Liebe Rita, was erzählst du mir noch und über was reden wir? Wir reden über Karl Dall. Ach Gott, über Karl Dall, das habe ich heute gelesen und war völlig entsetzt. Ja, ich habe das heute Mittag irgendwann gelesen und... Wir sagen mal eben, Karl Dall wird beschuldigt, einer Vergewaltigung beschuldigt. Sag du erstmal weiter. Er wird beschuldigt, eine Frau, eine Journalistin mit 48 Jahren vergewaltigt zu haben, finde ich ausgesprochen lächerlich, ja. Mhm. Erstens mal kann ich mich mit 48 Jahren womöglich wehren. Dann habe ich heute Nachmittag in der Presse gehört, Udo Jürgens hätte schon seine Erfahrung mit dieser Frau gemacht. Jürgen Dreves hat sich sogar öffentlich geäußert. Lass mal das alles dahingestellt. Mhm, ich finde nur, Karl Dall war im Gefängnis 4 Tage. Ich weiß, er war 4 Tage in Untersuchungshaft in der Schweiz. Und hat heute Mittag gedacht, mich trifft der Schlag. Mhm. Es reicht allmählich. Die sollen den armen Mann in Ruhe lassen. Ich glaube, denn der hatte da mit Sicherheit nichts getan. Man muss ja in der Regel immer vorsichtig sein. Aber in diesem Fall bin ich auch sehr sicher, dass er unschuldig ist. Ja, mit Sicherheit. So wie man das liest, und er hat sich ja heute auch an die Öffentlichkeit gewandt und der Brief war in einigen Boulevardzeitungen zu lesen. Mir tut das so leid. Ja, mir tut's auch wirklich ihm leid. Und seine Familie. Ja. In der Tat. Und in dem Alter. Ja, ganz schlimm. Und in der Tat ist diese Frau wohl bekannt als irgendwie etwas. Die ist nicht ganz dicht, aber ich frage mich, wer beschäftigt so eine Frau, die ständig irgendwelche Geschichten verbreitet, noch als Journalistin? Ich weiß gar nicht, für welche Zeitung oder für wen. Das kann nur irgend so ein freier Feger sein, oder? Es kann auch für irgendeine Schweizer Zeitung sein, wir wissen es nicht. Also ja, ich weiß es auf keinen Fall. Ich muss auch sagen, das hat mir wirklich leid getan. Und da sieht man mal, wie schnell man als Mann ins Gefängnis kommen kann. Erstens mal das und vor allen Dingen der Ruf, die Familie, was alles dran hängt. Ja. Man sollte mal aufhören, den Leuten derart solche Dinge zu unterstellen und das so schnell, weil dein ganzes Leben kann kaputt gemacht werden und du reagierst mit 72 auch nicht mehr so cool drauf als wie mit 30. Nein, ja? Und das kann man auch nicht mit einem Witz irgendwie wegfegen, was er ja sonst macht. Das wird den schon sehr ins Mark getroffen haben. Aber ich habe die Hoffnung, dass die öffentliche Meinung da sehr auf seiner Seite ist, so schien es mir heute zumindest. Und dass ihm das auch gut tut. Er liest ja auch die Zeitungen und guckt ins Internet, was die Kollegen schreiben. Ich habe heute auch schon Kommentare geschrieben, das kannst du mir glauben. Das ist sehr gut. haben wir dieses auch noch hier thematisiert. Das finde ich sehr richtig und sehr hilfreich. Danke, Rita, dass du angerufen hast. Gerne geschehen. Schöne Sendung von dir und alles Liebe für euch alle. Dankeschön. Tschüss, Rita. Und hoffentlich geht's dem Karldall bald wieder besser. Das hoffen wir. Jetzt müssen wir Schluss machen. Man hört von der Frau nie mehr wieder was. So, liebe Rita, tschüss. Tschüss. In der Technik, Tim Dunke. Morgen sind wir wieder da. Ein Uhr Radio 1 Live, ein Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht jetzt. Bis morgen. Tschüss.